Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, Freitagnacht und das Fernsehen streikt. Da ist das Fernsehen auch. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio, offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir hier heute Nacht live in der Sendung reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Frank ist jetzt dran und Frank ist 20 Jahre, der erste heute Nacht. Hi. Ja, hallo. Hallo Frank. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, meine Freundin, die missbraucht mich die ganze Zeit sozusagen sexuell. Deine Freundin? Die beutet mich voll aus, ja. Deine Freundin missbraucht dich sexuell und beutet dich sexuell aus? Ja, also das fängt so an, wenn ich morgens aufstehe, muss ich gleich mal ran. Nach der Arbeit holt sie mich ab, dass ich ja nirgendwo anders hingehe. Dann muss ich wieder ran und abends dann nochmal so. Also dreimal am Tag? Minimum, ja. Du Armer, musst direkt morgens nach dem Aufstehen, vor dem Zähneputzen, musst du ran. Ja, so ungefähr. Ungefähr. Dann holt sie dich tatsächlich von der Arbeit ab und dann sofort im Auto noch oder zu Hause? Nee, erst zu Hause. Zu Hause. Und dann abends nochmal? Ja. Ich meine, mancher Mann träumt davon, aber auf Dauer ist es vielleicht doch ein bisschen zu viel. Wie lange seid ihr schon zusammen? 6 Monate sind wir zusammen. Und ihr wohnt schon zusammen? Ja. Ja. Und das geht jetzt von dem ersten Tag so bis heute? Ja. Ja, die erste Zeit hat es mir gefallen, aber. Ja, das kann ich mir denken. Jetzt, wie viel würdest du denn, wenn du auswählen dürftest? Ja, einmal. Einmal am Tag reicht dann. Ja. Die Leitung brummt. Ja, ich telefoniere vom Handy. Ah ja, ich mag's schon. Hast du ihr denn schon mal gesagt, dass dir das alles ein bisschen zu viel ist? Ja, das habe ich ihr gesagt, das interessiert sie aber nicht. Funktioniert's denn jedes Mal bei dir? Nee. Nee! Da muss ich oral ran, sozusagen. Ach so, du musst auch ran, wenn du selbst gar nicht kannst, letztendlich. Ja, genau. Und wenn du... Wenn ich tue, ja. Dann räumst du die Bude nicht auf oder... Also ein Scheiß. Wie bitte? Wenn du dich verweigerst, tutzt sie nicht? Ja, und spült nicht und nichts. Dann komme ich von der Arbeit und dann sieht die Bude aus wie nach dem Krieg. Also du musst erst deine ehelichen Pflichten erfüllen. Ja, so ungefähr. Nee, so in etwa. Ja. Und dann putzt die Schöne auch und kocht dir was Nettes. Ja, genau. Aber wehe nicht, dann verkommst du im Dreck. Ja, genau. Darf ich dich fragen, Frank, wie du das aushältst? Bitte? Ja, das Problem ist nur, dass ich die Frau noch nicht liebe. Habe ich gestern 100-mal gehört in unserer Sendung, meine Freundin ist ein Biest. Und es gab viel schlimmere Fälle gestern noch. Und dann habe ich den Anrufern immer gesagt, mein Gott, wie könnt ihr denn überhaupt noch so einen Menschen, so eine Frau lieben, die so Sachen mit euch macht? Und das, was du da erzählst, klingt ja anfänglich auch ein bisschen lustig, ein bisschen schräg. Aber eigentlich ist es ja doch auch ein starker Tobak. Ne? Sie erpresst dich ja quasi. Ja, genau. Sie zwingt dich zum Sex, obwohl du es gar nicht möchtest. Ja. Hast du es ihr denn mal versucht, richtig klar zu machen, dass das für dich keine gute Sache ist und dass sie vielleicht sogar eure Beziehung gefährdet dadurch? Ja, sie sagt, wenn ich das nicht auf die Reihe bringe, dann bin ich ja nicht gut genug. Das heißt, wenn du das nicht so machst, wie sie es möchte, dann sucht sie sich einen anderen. So ungefähr, ehrlich, ja. Dann ist es aber, glaube ich, auch an der Zeit, dass du ihr sagst, wenn du so weitermachst, dann suche ich mir eine andere. Ja, aber das wird sie mir nicht abhängen. Das wird sie mir nicht glauben, weil sie weiß ja, dass ich oder weniger von ihr abhängig bin. Naja. Von den Gefühlen her. Ja. Also du bist auch Wachs in ihren Händen, ne? Ja, genau. Ja. Ich habe wirklich den Eindruck, auch gestern schon in der Sendung, dass dieses Thema, meine Freundin ist ein Biest, und in gewisser Weise trifft das ja auf dich dann auch zu und auf das Thema, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass das alles so Weicheier sind, diese Männer, dass ihr das mit euch so machen lasst. Verstehe ich nicht. Du komm mir nicht an mit der Geschichte, ich liebe diese Frau. Wenn eine Frau so mit dir umspringt, kann man so eine Frau nicht lieben. Wieso nicht? Ja, wo bleibt denn deine Selbstachtung dann, Frank? Du befriedigst diese Frau oral und dir geht innerlich, hast du gar keinen Bock drauf. Ja, aber die Wärme, die sie sonst ausstrahlt. Ja, was ist denn das auf der einen Seite für eine Wärme, wenn auf der anderen Seite sie dich so in der Knute, unter der Knute hält? Ja, es ist ja so eine Geborgenheit und so weiter. Den Rest, jetzt nicht mal nicht ran muss. Aber, ja, den Rest, aber was ist das für eine Geborgenheit, wenn du dreimal am Tag wirklich so an der Leine gehalten wirst? Kann ich nicht verstehen. Ist mir völlig rätselhaft. Du bist abhängig von dieser Frau. Du bist seelisch abhängig von ihr. Ja, genau. Ne? Ja. Sie kann ich nicht mehr leben. Ach, du kannst wunderbar um diese Frau leben, glaubst du mir. Das wird vielleicht am Anfang ein bisschen unangenehm sein und so. Aber ich habe gestern auch schon zu allen gesagt, wenn ihr dann nur rumjammert und keine Konsequenz zieht, dann jammert weiter rum und leidet. Bis sie vielleicht irgendwann sagt, hier Frank, du musst sechsmal am Tag. Vielleicht kapierst du es dann. Hm? Auf Wiederhören. Tschüss, Frank. Tschüss. Mensch, diese Männer. Ich glaube das alles gar nicht. Wie kann man denn so sein? 0800 5678 111, die Telefonnummer, der heiße Draht, die heiße Nummer hier zu uns, kostenfrei 0800 5678 111. 17 Jahre, Roland. Guten Morgen. Ja, hallo. Roland, warum hast du angerufen? Hallo, Domian. Ja. Ja, das Problem ist, ich drehe ziemlich schnell durch. Ich kann mich irgendwie überhaupt nicht unter Kontrolle halten. Also das heißt, wenn einer nur mich irgendwie blöd anredet oder nur anschaut, dann ja, drehe ich durch. Also ich flippe aus, entweder ich beschimpfe ihn erstmal nur oder so, aber... Kann das auf der Straße passieren, ganz unbekannten Leuten? Klasse, unbekannte Leute auf Fußball spielen. Mhm. Und das Problem ist halt dabei auch, was ich auch selbst gar nicht mehr so toll finde, was ich früher ganz cool fand, aber ich schlag halt auch ziemlich schnell zu. Wollte ich ja fragen, was heißt du rastest aus? Was genau machst du? Ja, ich kann mich dann überhaupt nicht mehr halten, also vor allem wenn es dann weitergeht, also wenn es dann bei den Beschimpfungen nicht bleibt, dann drehe ich total hohl, also ich dresche auf den ein, bis der keinen Ton mehr sagt, bis er auf dem Boden liegt und dann halten mich dann auch irgendwann meine Freunde zurück, wenn die dabei sind, also Gott sei Dank sind die meistens dabei. Du drehst in dem Moment regelrecht durch? Ja, ich kann mich überhaupt nicht mehr halten. Mhm. Was sind denn das so, beschreib mir doch mal so ein bisschen genauer, so Situationen. Ja, ich gehe zum, ja, also das Harmloseste ist, wo ich durchdrehe, ich gehe durch die Stadt, ein Typ guckt mich dumm an. Was heißt denn dumm angucken? Das verstehe ich nicht. Naja. Wie guckt man, wenn man jemanden dumm anguckt? Ja, er guckt mich einfach, ich weiß nicht, er guckt mich einfach, der glotzt mich richtig an, provozierend auch. Also wenn er dich eine Sekunde länger anguckt, als man einen Menschen eigentlich angucken sollte? Nein, also diese flüchtigen Blicke sind ja okay. Aber wenn er mich dann wirklich lang anstellt und ich frage ihn dann noch, was er für ein Problem hat und er kommt dann mit so einem dummen Spruch da. Was wäre denn zum Beispiel ein dummer Spruch? Na, bist du schwul oder ich guck dich an, weil du so schwul aussiehst oder oder du musst Geburt oder irgend sowas kommt dann auch ziemlich schnell. Weil solche Sachen sagen die Leute zu dir? Solche Sachen sagen, ja, ich wohne in Waldhilsbach, das ist ein kleines Dorf, da kennt man mich schon. Mhm. Und manche legen es dann halt auch gern drauf an, aber die ziehen dann halt auch den Kürzer. Mhm. Und dann geht's los? Dann geht's los, ja. Und in der Schule, du gehst auch zur Schule, sagst du? Ja. Passiert das auch immer und immer wieder? Ja. Mhm. Also meine Lehrer haben mir auch schon gedroht, mich von der Schule zu schmeißen. Mhm. Und das Problem ist, meine Eltern dürfen das halt überhaupt nicht wissen. Die denken, ich bin... Ja gut, aber die werden es allerdings wissen, wenn ihr auf einem kleinen Dorf wohnt, spricht sich das doch schnell um. Ja gut, die ich dann da bearbeite, wenn ich das mal so nennen darf, die sagen das dann auch weniger ihren Eltern. Ja gut, aber das spricht sich doch in einem Dorf rum, auch wenn die das persönlich... Ja, also ich kann es halt auf jeden Fall nicht so machen, dass meine Eltern das von mir erfahren. Oder? Also die haben das wahrscheinlich, die ahnen das, aber... Ich kann, ja, die Gefahr besteht natürlich, aber ich ja. Wie lange machst du das denn jetzt schon? Du bist jetzt 17 Jahre alt. Ich bin 17 Jahre alt. Gut, also ich bin auch in so einer Gruppe. Da bin ich dann halt sozusagen, da ist es sozusagen normal, auch untereinander. Was ist das für eine Gruppe? Ja, wir sind einfach so ein paar Jugendliche, die... Eine Gang? Ja, kann man so nennen. Politisch irgendwie auch? Nee, also rechts auf gar keinen Fall, eher links. Und... Fragen wir, wie lange das hier schon so geht? Jahre, aber noch nicht so schlimm. Also du hast ja eigentlich, das ist eine Spirale, das wird immer doller. Es geht. Also so vor einem halben Jahr, da war ich dann auch öfters auf Fußballspielen, da war es dann extrem schlimm. Mhm. Es baut langsam wieder ab. Ich denke, das kommt vielleicht auch ein bisschen, wenn ich das selbst so einschätzen kann, durch die Pubertät. Mhm. darf. Hast du denn Leute schon mal so verletzt, dass die sogar im Krankenhaus behandelt werden mussten? Nee, also bestimmt wird noch nie. Aber also könnte passieren, ne? Könnte passieren. Also beim Arzt waren auch schon einige. Mhm. Es kam auch schon zu Anzeigen, die aber nicht durchkamen, weil ich halt von meinen Freunden auch gedeckt wurde dann. Mhm. Das alles passiert immer auch im nüchternen Zustand. Ja? Da ist Alkohol nicht im Spiel. Ja, also auf dem Fußballspiel vielleicht dann mal ein Bier oder so. Heißt das, wenn du Alkohol getrunken hast, dass du dann noch schneller reizbar bist? Ja. Mhm. Aber erstaunlich ist ja, dass du jetzt in einer ruhigen Minute da sehr sachlich drüber reden kannst. Ne? Ja, und sehr analytisch auch. Es tut mir auch irgendwie leid, ich möchte es doch eigentlich gar nicht mehr machen. Es tut mir leid für die Leute. Die anderen, genau. Nein, lass mich sagen. Es tut mir leid für die Leute, die du vermöbelst. Ja. Es tut mir aber auch leid für dich. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Nämlich insofern, dass du auf dem besten Wege natürlich dazu bist, wenn du dich dann nicht besser in den Griff bekommst, dir dein Leben zu verbauen. Ich weiß ja gar nicht, was für Pläne du hast, aber wenn du weiter solche Dinge tust und es vielleicht wirklich mal eskaliert und du jemanden schwer verletzt, sind deine Pläne durchkreuzt. Klar, ne? Ja. Hast du denn für dich das Gefühl, dass du das eigentlich nicht kannst? Fühlst du dich da überfordert mit dir selbst, von dir selbst? Ich weiß nicht, also ich drehe jetzt schon nicht mehr so schnell durch wie früher. Mhm. Ich habe auch ein paar andere Freunde jetzt aus anderen Kreisen bekommen, die mir da auch helfen. Merkst du das, dass so der Szenenwechsel, sag ich mal, dass du mit anderen Leuten zusammen bist, dass dir das gut tut? Ja. Ja, das ist doch schon mal ein Schritt, wenn du das selbst so erkennst, dass du weiter solche Leute suchst, andere Leute. Das Problem ist nur, ich komme nicht richtig jetzt aus der alten Gruppe raus, weil die drohen mir natürlich auch dann, mich zu verschlagen. Ja, aber du kannst es doch geschickt einfädeln, du musst das ja nicht von heute auf morgen machen. Du kannst dich da irgendwie raus. Und wenn du den Mut hast, die Leute zusammenzuschlagen, nur weil die dich dumm angucken, müsstest du eigentlich auch den Mut haben, diesen Schritt zu vollziehen und aus dieser Szene rauszugehen. Aber es ist halt leichter gesagt als getan. Nee, klar. Ja, klar, aber das geht, aber zuerst muss man es ja mal sagen und sich klar werden. Und dann kann man jetzt anfangen, halt auch zu handeln und es immer und immer wieder versuchen. Ja, ist auch jetzt das erste Mal, dass ich so richtig drüber sprechen kann eigentlich. Ist für mich ja auch ein Beweis, dass du anrufst und das so thematisierst, dass du es eigentlich also gerne anders haben möchtest. Ja, weil meine neuen Freunde helfen mir zwar, aber mit denen kann ich halt nicht so reden, weil die? Ja, mit denen ist es dann halt auch was anderes. Die reden dann halt auch gern lieber über andere Sachen. Mhm. Die lenken mich halt auch eher ab und sie helfen mir dadurch, dass ich andere Sachen auch mache. Wie ist das denn so mit Freundin oder Freundinnen? Hast du einen im Moment? Ja. Die kriegt das ja auch mit, wenn du durchdrehst, ne? Ja, klar. Und wie steht die zu der ganzen Sache? Ja, die finden es natürlich auch nicht so gut. Mhm. Gibt dir das auch so ein bisschen Halt? Oder ja. So? Ja. Kannst du denn mit der wenigstens da ganz offen drüber reden? Ja, eigentlich schon. Mhm. Aber das ist mir halt auch nicht so angenehm dann. Mhm. Warum nicht? Ja, weil es mir eigentlich auch dann im Nachhinein immer peinlich ist, dass ich dann sowas gemacht habe. Ja, aber das ist vielleicht die beste Selbsttherapie. Je öfter und je intensiver es dir peinlich ist, desto mehr nimmst du wahrscheinlich auch Abstand dazu. Hast du denn für dich eine Idee, warum du überhaupt so bist und so reagierst? Warum du so aggressiv? Warum ist so viel Aggressivität in dir? Es hat sich eigentlich immer mehr aufgebaut in dieser Gruppe. Das hat mit der Gruppe zu tun? Ich denke mal am meisten. Und früher, du hast von Pubertät was erzählt, kann ja sein, dass das so ein bisschen förderlich ist, aber so früher, so im Elternhaus und so, warst du ein normales Kind? Ja. Mhm. Ich bin auch zu Hause eigentlich ziemlich normal. Mhm. Wenn ich das normal, ja, eigentlich normal. Mhm. Ich habe den Eindruck, Roland, dass du auf einem guten Weg bist. Aber da musst du natürlich sehr viel für tun und auch Dinge tun, die dir unangenehm sind und die dir schwerfallen. Und wenn du es gar nicht alleine schaffst, dann kannst du ja immer noch überlegen, dass du mal zu einer Beratung, zu einer Lebensberatung stellen kannst. Ja, das habe ich auch schon mal überlegt. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Möchtest du vielleicht mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte reden, dass die dir zumindest ein paar Adressen in deiner Gegend gibt? Und sollst du dich dafür entscheiden, dann weißt du, wohin du gehst? Ich bin schon zu einem Psychologen gegangen hier. Mhm. Der hat mir auch so Jugendgruppen, so Abende veranstaltet. Mhm. Und ich denke mal schon, dass ich daran hingehen kann. Okay. Du bist von dir aus zu diesem Psychologen gegangen? Ja, also meine Freundin hat mir auch dabei geholfen. Ja, also Respekt, Roland. Finde ich gut, also ehrlich. Das ist ja nur schon ein ganz, ganz aktiver Schritt, zu jemandem zu gehen und da Hilfe zu holen. Ja, weiter so. Danke. Alles Gute. Okay, danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, ich habe ja gehört, dass zurzeit Europa-Fußballmeisterschaft ist. Ich bin ja überhaupt kein Sport, kein Fußballfreak. Und ich will euch mal ein bisschen heute was vortragen, wie geschickt unsere Fußballer sich doch mit Worten ausdrücken können und wie geschickt sie mit Sprache umgehen können. Ich habe hier so ein paar Zitate von Fußballern, von aktuellen Fußballern und von Fußballern aus der Vergangenheit. Die will ich euch mal so ab und an in die Sendung hier reinstreuen. Zum Beispiel ein Zitat von Mario Basler, der sagte mal, das habe ich ihm dann auch verbal gesagt. Oder von Stefan Freund, der sagte, es war ein wunderschöner Augenblick, als der Bundestrainer sagte, komm Stefan, zieh deine Sachen aus, jetzt geht's los. Ha, oder mein Freund Andreas Möller. Andreas Möller hat mal gesagt, mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber. Oder nochmal Andreas Möller, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ich lese euch gleich noch ein paar Sachen vor. Thomas, 24, guten Morgen. Guten Abend, Domian, wie ja, geht's? Gut. Und dir? Auch, auch. Mein Thema ist Fußball-Europameisterschaft. Als hätte ich es geahnt. Ich schwöre, ich habe es nicht geahnt. Kennst du denn solche Zitate von unseren Fußballern? Ja, natürlich. Ist das natürlich nicht sehr lustig, Andreas Möller? Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien? Ja doch, das ist sehr, sehr lustig. Die sind ja, ja alle nicht so ganz pfiffig, ne? So im nee, Kopf. Also... Die können gut schießen, aber... Aber vor alledem, was jetzt natürlich auch so momentan spruchreif ist, war der Spruch zum Beispiel von unserem Bundestrainer jetzt. Was hat er gesagt? Dann. Und der hat sich also ganz kurios ausgedrückt. Hast du es noch in Erinnerung? Oh, ich weiß nicht, ob ich es ganz zusammenkriege. Versuch mal. Ich probiere es. Also er hat gemeint, auf die Kriterien hin vom Lothar Matthäus, was jetzt großes Thema ist ja, oder also was, hat er gesagt, er will die objektiven Themen mit den subjektiven Themen miteinander sozusagen vergleichen. Ja. Und später will er die subjektiven Themen dann später rausfiltern von objektiven Themen. Ja, die haben nicht so viel Ahnung. Zum Beispiel habe ich auch ein schönes Zitat von Fritz Walter Junior, kennst du, ne? Fritz Walter Junior, Moment, möglich, ja. Ja, den kennt man, glaube ich, den kenne ich sogar. Fritz Walter war irgendwie ein großes Idol und der hat ja auch einen Sohn und der hat folgendes gesagt, die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt. Invasion. Auch lustig, ne? Ja, natürlich, klar. Du wolltest mit mir über die Europameisterschaft reden? Ja, also... Können wir gar nicht reden, weil ich keine Ahnung habe. Oh. Nein, aber nee, sag mal erst genau, weswegen du angerufen hast. Ich habe angerufen wegen der deutschen Nationalmannschaft und auch wegen dem ganzen Umfeld, was da jetzt momentan im Gange ist. Ja, was meinst ich du damit? Ich habe vorhin die Spiele gesehen und morgen drohen ja auch zum Beispiel Krawall und all sowas. Mhm. Und ich kann diese Menschen zum Beispiel gar nicht verstehen, die da hinfahren und sich da zum Beispiel kloppen oder so. Ja, ich kann die auch nicht verstehen. Ich habe hier in meiner fünfjährigen Talk-Radio-Zeit schon oft mit Hooligans gesprochen. Und natürlich können die mir das nicht begreiflich machen, warum die sich die Köpfe einschlagen da. Was das mit Fußball und mit Sportbegeisterung zu tun hat. Verstehe ich? Ich habe das Gefühl, das wird auch von den Medien so ein bisschen angefeuert. Also, weil es war ja auch kurz vor Ende der Europapokalsaison auch die Sache so, dass zum Beispiel angeblich es Gerüchte geheißen hat, dass diverse Sender für solche Bilder sogar den Leuten Geld gegeben haben soll, dass die da so Szenen installieren, das dann später ausgeartet ist. Halte ich leider auch für möglich, dass so etwas vorgefallen ist. Und viele Sender, oder ein Sender hat zum Beispiel dementiert vor laufender Kamera, also in ihren Hauptnachrichten, dass sie das angeblich nicht gemacht hätten. Aber ich bin da schwer am Zweifeln, weil die Fotografen und die Kameraleute, die waren immer gleich aktuell dabei. Also gut, aber die ganz großen Ausschreitungen können wir den Kollegen nicht unterschieben, dass sie die angefacht haben. Nein. Ne? Die sind von alleine schon gekommen, also von den Leuten. Soweit ich jetzt informiert bin, ein bisschen gucke ich ja auch diese Sportnachrichten, ist es vor ein paar Tagen nur einmal zu kleineren Ausschreitungen gekommen. Ne? Also was ich heute Abend zum Beispiel gehört habe, ist es also schon in Charleroi. Da findet ja morgen das bekannte Spiel England gegen Deutschland statt. Und da ging es also, soll angeblich es jetzt schon zur Sache gegangen sein. Die Polizei ist da schwer aufgerückt und hat sowas und hat da tierische langsam Panik geschoben und ist schon also tierisch am Gange. Also du bist viel Angst. Du bist richtiger Fußballfan. Ich bin richtiger Fußballfan, ja. Ja, und hast du in irgendeiner Weise mal mit Hooligans zu tun gehabt? Nee, Gott sei Dank nicht. Hast du denn schon mal hautnah irgendwas mitbekommen? So eine Schlägerei oder so eine Auseinandersetzung? Nee, also kurioserweise bei meinem Verein, wo ich immer hingehe, das ist der VfB Stuttgart, da also absolut noch nicht. Also da ich habe das kurz mal am Rande mal mitbekommen, und zwar bei uns am Bahnhof, aber da war die Polizei also schon tierisch präsent. Die sind auf einmal hinter den Leuten hergerannt, aber das war das einzige Mal, was ich da mitbekommen habe. Kriegt ihr normalen Fußballfans nicht so einen Hals, wenn ihr diese Ausschreitungen seht, weil doch eigentlich der Fußball und die Fans dadurch diskreditiert werden und in Schmutz gezogen werden. Natürlich, ne? Klar, weil das Image dann zum Beispiel verallgemeinert wird. Zum Beispiel, also, ja, genau. Man meint dann immer ein bisschen, weil man Spaß hat zum Beispiel, die anderen Fans und all sowas, und weil die dann vielleicht auch mal ein Bier trinken oder so, aber trotzdem noch weiter fröhlich sind und all sowas, dass die dann eigentlich immer in einem Bild gesehen werden mit den Hooligans. So, jetzt hat ja die Nation bewegt ja eine ganz große Frage. Soll der alte Sack Lothar Matthäus noch weitermachen? Jetzt frage ich dich natürlich auch, was denkst du? Soll er oder nicht? Ich denke, seine Zeit ist abgelaufen. Die hätte er frühzeitig merken müssen. Denn ich kann nicht, wie es auch viele Experten gesagt haben, in ein Spiel reingehen und den Trainer im Grunde genommen nur, um zum Beispiel meinen Rekord an den Länderspielen auszubauen, ins Spiel reingehen und bin absolut nicht topfit in so einem wichtigen Spiel. Nur Frage. Wenn wir jetzt gegen Liechtenstein gespielt hätten oder so, dann wäre das wieder was anderes gewesen, weil da ging es ja um nichts. Aber in so einem wichtigen Spiel, wo wir eigentlich was erreichen wollen und also. Aber Thomas, ich frage mich jetzt, als Fußballlaie, wozu haben wir denn einen wahrscheinlich auch hochbezahlten Bundestrainer, Ribbeck? Wieso greift der denn nicht durch und sagt, ne Junge, du hast tolle Sachen gemacht früher, du hast viel geleistet für den deutschen Fußball, aber nun ist gut, ich stelle jetzt Jüngere auf, die vielleicht auch viel ambitionierter noch sind. Das kann ich dir vielleicht schnell erklären, weil das Problem so ist, weil er das nicht darf oder so. Also das fängt also schon meines Erachtens vom DFB oben vom Präsidium an. Da sind ja auch uralte Männer, ne? Das ist also wirklich, da haben schon viele gesagt, das ist so in der Hinsicht ein Rentnerverein, da müsste auch mal Junge, so in der Art, in dem Alter von dem Wolfgang Niersbach, von dem Leistungssprecher, wenn da ein Präsident mal käme, der würde vielleicht frischen Wind machen. Also Egidius Braun ist gut dick in die 70, ne? Ja, natürlich. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel unser noch Präsident vom VfB Stuttgart, der Gerhard Mayer-Vorfelder, der jetzt eventuell Nachfolger werden will vom Egidius Braun, wenn der jetzt auch dahin kommt, na dann gute Nacht. Aber der ist auch schon... Ja, natürlich, aber der hat beim VfB schon nichts Gescheites gemacht. Das kann ich also aus Fachwissen sagen, der bringt beim DFB genauso wenig. Also von daher, ich meine, wir sind nur froh, wir VfB-Fans, weil wir wollten den immer schon loswerden und wenn wir den so loswerden, dann ist es für uns umso besser. Ich bin ganz begeistert, wir unterhalten uns völlig normal über Fußball und es funktioniert. Jetzt will ich natürlich auch noch von dir den ultimativen Tipp für morgen haben. Wie wird's ausgehen? Jetzt bitte halt dich fest. Ja, also, ich sitze schon. Also ich sage, wir verlieren in der Hinsicht, wenn wir uns nicht anstrengen, sagen wir klanglos. Und wenn wir uns anstrengen, dann knapp. Aber ich hoffe, dass wir verlieren, damit wir endlich mal wieder aufwachen. Ja, das ist vielleicht eine gute Therapie, ne? Also, dass dann nochmal Neuanfang gemacht wird und dass dann vielleicht auch der Lothar Matthäus sagt, ich habe jetzt wieder ein blödes Turnier gespielt und von daher... sollte ich doch lieber aufhören und jüngeren Spielern Platz machen. Mehmet Scholl spielt ja auch mit, ne? Ja, natürlich. Mit einem Zitat von Mehmet Scholl verabschiede ich mich gleich von dir. Okay. Mehmet Scholl, als werdender Vater, sagte er, es ist mir völlig egal, was es wird, Hauptsache er ist gesund. Lustig, ne? Das ist wirklich cool. Thomas! Du guckst morgen Fußball. Ja, natürlich. Und ich hoffe auch, dass du recht hast. Das könnte vielleicht so die Holzhammer-Methode sein, dass da irgendwas passiert. Ne? Weil ich bin ja auch Patriot und wenn die großen Spiele sind, gucke ich natürlich auch Fußball. Ja, noch ganz kurz am Schluss. Ja. Ich würde es auch England gönnen, wenn sie Europameister werden. Ich auch. Sie sind noch nie Europameister geworden. Sie haben immer gegen uns verloren und ihnen steht es jetzt eigentlich mal richtig zu. Weil okay. Weltmeister sind sie geworden, jetzt fehlt ihnen noch der Europameistertitel und dann sind sie quitt. Wir gönnen es den Engländern. Okay. In diesem Sinne. Also, tschüss, Thomas. Ciao, schlaf gut. Ja, ciao. Tschüss. Ich würde eigentlich, wisst ihr was, ich auch gerne noch mit euch heute Abend hier besprechen möchte. Ich möchte mit euch darüber reden, warum Jürgen aus dem Big Brother Haus sich jetzt vollkommen wieder in sein Privatleben zurückziehen will. Wir haben es ja gesehen bei Stern TV und heute stand es auch in den Zeitungen. Jürgen will gar nichts mehr machen. Er will keine TV-Auftritte mehr absolvieren. Er will keine Werbeverträge eingehen. Er hat noch ein paar Auftritte mit seiner Platte und das war es dann. Er beabsichtigt tatsächlich am Montag wieder bei Ford hier in Köln zu arbeiten, seiner alten Arbeit nachzugehen und sagt, ihn interessiert das Geld nicht und der ganze Rummel ist ihm zu viel. Er möchte wieder so sein, wie er früher war. Ich verstehe es eigentlich nicht. Es ist ja die Chance seines Lebens, relativ viel Geld zu verdienen und einfach auch Geld zu verdienen. Und wir haben ihn ja kennengelernt als sehr frohen Menschen und auch sehr extrovertierten Menschen, exzentrisch vielleicht auch ein bisschen. Warum ist das so? Was habt ihr für eine Idee oder was ist eure Mutmaßung? Also wenn ihr mir da vielleicht ein bisschen so paar Ideen geben würdet wollen oder wenn wir darüber reden wollen, dann macht das. Ruft mich an 0800 567 8100. Und 11. Jetzt ist Christoph dran und Christoph ist 24. Guten Morgen. Hallo Christoph. Mein Thema ist, ich stehe also nicht auf Intimschmuck, da halte ich gar nichts von. Ich habe da jetzt noch ein ganz, ganz frisches Erlebnis gehabt. Mhm. 3 Wochen her, sag ich mal. Und es lief also so, ich war in der Diskothek, ich bin alleinstehend, also ich halte nicht so viel von festen Beziehungen. Also wir halten nur fest, du hältst nichts von Intimschmuck und du hältst nichts von festen Beziehungen. Ganz genau. Okay, das sind 2 wichtige Sachen schon, ja. Ja, klar. Hab da eine nette Frau kennengelernt auch und wir waren uns auch ziemlich sympathisch, war auch von vornherein klar, dass wir eigentlich auch miteinander Sex wollten. Mhm. Und ich lege die Karten auf den Tisch und sag also knallhart, nix für lange Zeit, entweder One-Night-Stand, kann man eigentlich heutzutage schon drüber reden, oder nicht. Mhm. Wirklich nach vor, ob das klappt. Und wie ich so wollte, hat es geklappt diesmal. Muss ich dabei sagen, weil es also nie so oft geklappt. Klappt ja nicht immer so. Eben. Ich war schon ziemlich froh. Bin also mit nach ihr gefahren. Es war dann 2 Uhr oder so. Und ja, wir waren also auch schon gut dabei, bis ich dann ihren Rock runtergezogen habe. Und das Erste, was mir schon mal ins Auge gestochen ist, war ein Tattoo gewesen. Was dir auch nicht so ganz gut gefällt. Ja, ich sag mal, Tattoos ist okay, aber ich verstehe das nicht, wie man das über der Rasur, also über die Schambehaarung, also das sieht ja erstmal gar keiner. Auf jeden Fall. Also das Tattoo war zwischen Schambehaarung und Bauchnabel. Ja, genau. Was war es denn? Also ich dachte zuerst, es wäre so eine Art Labyrinth oder Reichsadler, ich habe da gar keine Ahnung gehabt, bis sie mir gesagt hatte, das wäre ein Treibel. Oder ein Treibel. Treibel. Ja, auf jeden Fall. Also so ein kleines, so eine kleine, ja, Ornament oder irgendwie. Ja, sowas. Ja. Also, und naja, es ging dann weiter, dass ich dann also auch ihren Slip runtergezogen habe. Und dann waren da noch so 2 Ringe in dem Team, also ich will es jetzt nicht so laut und deutlich sagen, also im Teambereich noch 2 Ringe gewesen, links und rechts. Und da war es aus bei dir? Ja, nee, also ja schon, weil das hat auch tiefe Erinnerungen in mir hervorgerufen. Inwiefern? Ja, also das ist ja so, hat normalerweise gar nichts damit zu tun. Ich habe also meine Oma, die hat so eine Art Kunstledertasche damals gehabt, mit so 2 Holzgriffen und das hat mich total, weil die wackelten da auch rum, wie die Ringe, also das ist so ganz extrem gewesen. Das war erstmal die Erinnerung. Sehr lustig, das hat dich dann an die Holzgrifftasche von deiner Oma erinnert. Ja, aber und da war natürlich jegliche Sexualität und Geilheit dahin. Ja, erst so ein bisschen schon. Sie meinte nur, ich sollte mal ein bisschen dran rumspielen. Ja, so macht man das dann auch, ja. Ja, und ich hab da totale Panik vorgehabt, dass ich jetzt wehtue, weil das sind so empfindliche Stellen. Und sie meinte immer nur, zieh fester. Und naja. Hast du denn feste gezogen? Ja, also nicht so sehr. Mhm. Ich stehe da nur, weiß ich gar nicht drauf. Ne? Ja, und gab es dann auch richtig den richtigen... Also ich muss ja mal dabei sagen, ich kenne mich eigentlich ziemlich viel in der Diskothek auch und meine Angst war eigentlich gewesen, dass sie sich jetzt drüber kaputt lacht, dass ich sage, nee, bei mir ist nicht mehr so viel. Mhm. Da habe ich dann gesagt, okay, also wir hatten auch Sex miteinander zum Schluss gehabt, mit Eng und Bang und mit Wiederwürgen. Bloß, was ich mal so sagen will, ich meine, du bist ja auch einer von der Sorte, die sagen, ja gut, wenn die Leute drauf stehen, dann sollen sie das mal machen. Ja, du nicht? So, doch, ja klar, ja, aber wenn ich, sie sag von den 90, ich sag mal einfach so, 90% von den Leuten haben noch nie Sex mit jemandem gehabt, die Intimschmuck haben, die sowas sagen. Will ich einfach mal behaupten. Weil ich habe auch immer damals gedacht. Ja, das sind ja zwei verschiedene Schuhe. Also man kann ja sagen, derjenige, der das an sich machen lassen möchte, soll es tun, wenn er Spaß hat. Das muss ja noch nicht bedeuten, dass, also wenn ich das so sage, ne? Muss ja noch nicht bedeuten, dass ich auch darauf stehe, bei anderen, dass, wenn ich damit konfrontiert werde. Ja, und was natürlich auch noch ziemlich übel ist, ich stehe normalerweise auch auf Verhütung, also mit Kondome, weil ohne mache ich es eigentlich nicht so gerne. Das stört allerdings ein bisschen. Wenn ja, das ist ein ernstes Argument, das finde ich wirklich auch ein sehr ernstes Argument. Ja, also ich meine, muss man sagen, weil die Gefahr ist wirklich, sag mal, auch sehr hoch, dass die Dinger reißen oder irgendwas passiert und dann hast du nämlich da die Geschichte am Laufen. Das will man mal dabei sagen. Ich hoffe, dass es nicht gerissen ist bei euch. Nee, also es ging alles gut. Ja. Und pass mal auf. Lass mich fragen, wie war denn das Gefühl dann für dich an deinem besten Stück und an den Ringen, mit den Ringen vorbei und so? Ja, ich meine, manchen macht Spaß oder so, aber das war mehr Geschubbele, als wie richtig Sex zu haben. Aber das war so, es hat auch noch funktioniert, aber so mit, ja, klar, mit Hängen und so. Ja, klar. Ja. Funktioniert, es ging auch alles ganz gut, ne? Aber da habe ich mir gesagt, nie wieder. Ich meine, ich kann jetzt nicht, wenn ich eine Frau abschleppe, vorher fragen, sieht das aus bei dir? Ja, ist schon eine Frage, ne? Gehen wir zu mir, dann, zu dir? Ja, wir gehen zu mir. Hast du unten Intimschmuck? Ja, was, wie würdest du das machen? Ja, weiß ich nicht. Nee, das muss man dann doch riskieren, glaube ich. Ja, genau. Und also, aber weißt du, was ich übertrieben finde? Mit dem Intimschmuck kann ich verstehen. Wenn du sagst, stehe ich nicht drauf, ist nicht mein Ding und irritiert mich irgendwie. Aber mit dem Tattoo ist doch okay. Ja, ja, gut, ja, das war ja okay. Ich wusste so nicht, was das darstellt und so. Das war ja nur so die Vor. Das war ja eigentlich, das gehört ja mit dazu eigentlich. Ja, ja. Und wenn, ich sag mal, da kann man ja, ich habe mir schon überlegt, da kann man von ausgehen, wenn jemand schon im Bauchnabel tätowiert ist, dann ist auch nicht mehr viel zum Intimschmuck. Nee. Es gibt Leute, die sehr viel Spaß an Tattoos haben, gerade an diesen eher pikanteren Stellen, aber die niemals im Leben sich intim piercen lassen würden. Ja. Also du hast eine nicht so schöne Erfahrung gemacht diesbezüglich. Dann kann man dir nur wünschen, dass du auch Frauen nachts in der Diskothek triffst, ja, die nicht gepierst sind. Und die das keine war so mein erstes Mal mit Intimschmuck, kann man fast schon sagen. Und wo du immer Angst davor hattest, ne? Und ja, hab's eigentlich immer noch, dass ich wieder so einen erwische. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ja, klein. Jetzt kann man mal sehen, was so Holz-Handtaschen von Omas anrichten können, ne? Bei einem kleinen Kind. Das ist ja das gewesen. Du bist ja gezeichnet heute noch davon, ne? Wie sie diese Inneren eigentlich schon. Sie hat immer, hat sie denn mit der Handtasche irgendwas mit dir gemacht? Hat sie dir schon mal einen Tapp auf den Po gegeben damit? Wir sind immer zusammen zum Edeka-Markt gelaufen oder so und ich durfte die Tasche immer tragen und das war immer schlimm gewesen. So. Deswegen erinnert mich das nämlich so daran. Schade, es hätte ja auch irgendwie jetzt eine positive Erinnerung haben können. Ne? Ja, ich meine, es gibt ja viele positive. Ja. Ja, aber pass auf, du hast ja nochmal mit dem Jürgen. Ja, hast du da eine Idee, eine These? Der Jürgen, der hat eventuell gedacht, der kriegt das Geld, die 250.000 Mark, hat er sich immer vorgenommen und hat auch mit gerechnet, weil sie alle schon gesagt haben, der Jürgen gewinnt. Mhm. Und jetzt ist er da rausgekommen als Zweiter und hat sich gedacht, ja okay, wenn er jetzt einen auf wie Slapko macht, sag ich mal, wirst du nachher verarscht und ausgelacht, als Mitläufer abgestempelt, da gehe ich lieber ein normales Leben hin, werde vielleicht noch ein paar meine Platte gut verkaufen, dann kriege ich vielleicht auch mein Geld raus. Glaube ich nicht. Also soweit ich jetzt mitbekommen habe, hat er sehr lukrative Werbeangebote schon bekommen von diversen Firmen. Ja. Und da könnte der wirklich binnen Kürze so viel Kohle machen. So viel Kohle verdient er wahrscheinlich nie in seinem Job als Feinblecher Blecher. Ja, das habe ich mir gerade so gedacht, wo ich das gehört hatte. Also ich werde da nicht recht schlau draus, was da vorgefallen ist. Na gut, das war deine These. Ich hoffe nur, wenn ich nicht so rausgehe, dass ich dich ins Klo packe. Ins Klo packe? Ja, also wieder so da reinfalle, ich wieder so eine habe. Ach so, ja. Ich wünsche dir eine ungepierste Frau. Ja. Ne? Christoph, bis denn mal. Okay. Tschüss. Ciao. 1:33 Sekunden, eine kleine Pause. 1.34 Uhr und 48 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht sind wir ganz frei und offen für alles das, was ihr hier gerne mit mir besprechen wollt. Ruft mich an, wenn ihr mit mir hier live reden wollt, unter der Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111 und unter der Faxnummer 0800 5678 110. Vielleicht noch ein Fußballerspruch, wenn es genehm ist. Thomas Hässler, ich bin körperlich und physisch topfit. Dann habe ich noch was Schönes entdeckt von, wo war es denn? Stefan Edberg. Nee, nicht Edberg, Effenberg. Edberg. Ist das nicht eine Hand, ein Tennisspieler, Edberg? Nee, also Effenberg. Stefan Effenberg. Die Situation ist aussichtslos, aber nicht kritisch. Muss man eine Sekunde drüber nachdenken und dann merkt man erst, wie dumm das ist. Und Rudi Völler über Rainer Kahlmund. Ja gut, sagt Rudi Völler, oder sagte Rudi Völler, der arbeitet von morgens bis abends. Sowas nennt man dann im Volksmund, glaube ich, Alkoholik. Ach, sehr spaßig, ne? So, Christoph, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Christoph. Über was unterhalten wir uns? Mein Thema ist die Fußball-Europameisterschaft und besonders das Spiel morgen. Ja, hatten wir gerade. Ich werde morgen hinfahren mit Freunden, obwohl meine Eltern dagegen sind. Obwohl deine Eltern dagegen sind? Ja, sicher, weil die englischen Fans sind ja nicht gerade ohne. Und das kann schon mal passieren, dass man dann nicht so nach Hause kommt, wie man losgegangen ist. Ja gut, aber man kann ja denen aus dem Wege gehen und sich da nicht unbedingt mit konfrontieren. Es fahren ja viele deutsche Fans, die da nicht in Schlägereien verwickelt werden oder so. Warum haben denn Eltern? Bei mir ist es so, ich habe Kumpels, die da ein bisschen, oder weil man generell ein bisschen Randale machen oder Radau machen. Was heißt denn das konkret? Seid ihr oder du? Ja. Ich sag mal, wir haben noch keine Eintrittskarten. Wir werden auf jeden Fall hinfahren. Auch wenn wir keinen mehr kriegen sollten, werden wir in die Stadt gehen und dann eben uns das Spiel dort in der Kneipe anschauen. Mhm. Und natürlich dann auch mal ein bisschen was trinken. Und wie es dann nun mal so kommt, ne? Wenn wir verlieren, ist der Frust da. Und das ist ein Grund, da, sag ich mal, irgendwie dann Frust auszulassen. Also du bist ein, du bist ein Hooligan, letztendlich. Hooligan will ich nicht sagen. Aber du bist so einer, der dann unter Umständen wirklich da Radau macht. Ja gut, aber ich würde nicht damit anfangen. Also, ja, aber ich wäre nicht abgeneigt, mitzumachen. Mich zu prügeln, wenn es dazu kommen sollte. Christoph, jetzt muss ich mich mal wieder sehr beherrschen hier. Hast du denn einfach nur einen Riss in der Schüssel? Eigentlich nicht. Aber eigentlich ja. Du fährst dahin mit dem Gedanken, durchaus da mitzumachen, dich mit den Leuten zu kloppen, Randale zu machen, Menschen zu verletzen, Deutschland in ein schlechtes Licht zu rücken, weil du bist Deutscher, den Fußball in ein schlechtes Licht zu rücken, Leid anzurichten. Ja, Bist du bescheuert? Nein, ich bin nicht bescheuert, aber wenn es dazu kommen sollte, habe ich gesagt, ja, dann ich würde ja nicht irgendwie Außenstehende da irgendwie mit reinziehen. Das sind ja die Leute, die... Das ist ja sehr, sehr edel von dir. Du willst keine Außenstehenden. Nein, du sagst, du willst keine Außenstehenden damit reinziehen. Ja, das sind ja an dem Orten, wo wir uns aufhalten. Das heißt, und wenn es dazu kommen sollte, sind ja wohl eben die Leute, Christoph, was ist denn, die was uns da prügeln sollten, die auch eben sich prügeln wollen. Ja, da treffen dein Hirnis auf Hirnis, würde ich mal sagen. Was ist denn das für ein Argument, wir ziehen keine Außenstehenden damit rein? Das ist schon schlimm genug, dass du überhaupt dann da bist und auch mit so einer Vorgabe dahin fährst zu einem Gedanken. Eigentlich müsstest du, wenn, ist es nur zu rechtfertigen, dahin zu fahren, wenn du ein großer Fußballfan bist und gerne vor Ort sein möchtest und dir das Spiel angucken möchtest. Wir sind auch Fußballfans. Ja, kann ich nicht verstehen. Kann ich nicht verstehen, Christoph. Wenn man sich die Birne einschlägt und riskiert, seine eigene Gesundheit, es geht ja nicht nur darum, was du mit anderen anrichtest, sondern du wirst ja auch verprügelt. Du riskierst deine eigene Gesundheit. Ja, gut, dann darf ich nicht dahin fahren. Und du riskierst, dass du andere Menschen verletzt oder schwer verletzt. Das hat für mich mit Fußball und mit Fanbegeisterung überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur bescheuert. Du bist 18 Jahre alt, Christoph. Du hast 1000 Pläne wahrscheinlich für dein Leben und machst so einen Mist. Wir haben es ja nun in Frankreich mitbekommen, wie schlimm es enden kann, wenn... Ne? Wir wollen... Ja, das gut, Frankreich, das war jetzt mal so extrem, aber... Genau so kann es jedes Mal und immer wieder enden. Und wenn es auch nicht so schlimm endet, bleibt es nach wie vor ein Ding, was... Ich will dir ehrlich sagen, was ich nicht verstehe. Was da schön dran ist, sich mit anderen da zu prügeln. Ja gut, du kannst deine Aggression rauslassen, wenn du... Dann treibe Sport. Dann kommt noch der Alkohol dazu, dann kommt sowas. Dann wirst du angestachelt von anderen Leuten. Das ist eine Erklärung. Christoph, ich will dir mal sagen, das ist eine Erklärung. Hast du recht. Aber es ist keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung. Wenn du Aggressionen hast, dann tu etwas in deinem Leben, dass du keine Aggressionen hast. Und wenn du trotzdem welche hast, dann betreibe einen Sportart, mach Kampfsport oder irgendwas. Kanalisiere das, mach irgendwas, dass du dich abreagieren kannst. Aber nicht auf die primitivste und wirklich unterste Art und Weise, die es gibt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du mich jetzt falsch verstanden. Ich war jetzt nicht nach Belgien, jetzt, weil ich mich prügeln will. Habe ich schon verstanden, aber Ich nehme es in Kauf. Ja, das habe ich genauso verstanden. Und das finde ich fast genauso schlimm. Na gut, das andere ist noch schlimmer, wenn du gezielt dahin fahren würdest, um zu prügeln. Das ist noch eine Nummer krasser. Aber diese zweite Geschichte, so wie du es gerade formuliert hast, finde ich fast genauso schlimm. Fast genauso schlimm. Ja, sehe ich anders, aber... Gut, ich fange damit nicht an. Aber du machst mit. Ich will das Spiel anschauen. Du machst mit. Ja gut, was soll ich machen? Du bist... Mir bleibt vielleicht nichts anderes übrig. Du brauchst du brauchst ja gar nicht mit dahin zu fahren. Wenn du weißt, dass es so schon kommen wird und dass du in einem solchen Gruppenzwang dann bist, dann musst du jetzt nicht damit hinfahren. Du riskierst, Christoph, das ist jetzt auch keine Meinungssache mehr, das ist einfach ein Fakt. Du riskierst, dass du morgen eventuell im Rausch einen Menschen so schwer verletzt, dass der zeitlebens zum Beispiel im Rollstuhl sitzen wird. So. Ja gut, aber das kann mir genauso gut passieren. Das kann dir ganz genauso gut passieren. Und da sagst du so Larifari, na gut, das kann halt passieren, nur weil so ein paar Idioten wie ihr sowas macht. Weißt du, was das bedeutet? Eine so schwere Behinderung zu haben. Ich habe hier mit so vielen behinderten Menschen schon gesprochen, die von Geburt behindert sind oder weiß ich aus welchen Gründen. Und erahne, wie schwer das Leben dann ist. Und du bist gesund, sei froh, dass du gesund bist. Und du riskierst dein eigenes Leben, deine eigene Gesundheit und die Gesundheit eines anderen Menschen. Das allein ist schon Grund genug zu sagen, hier, komm Junge, nein, so nicht. Ja gut, das siehst du so, oder? Nein, das sehe ich nicht, das ist ein Fakt. Das ist jetzt keine Meinungssache. Das ist jetzt nicht sowas wie, ich finde das schön oder das ist so eine geschmäcklerische Sache. Ich rede ja auch für dich. Ich beschimpfe dich ja nicht nur, weil du jemand anderen vielleicht gefährdest. Ich sage das ja auch für dein eigenes Leben und deine Gesundheit. Ja gut, ich sag mal, ich bin alt genug und ich habe auch in Frankreich mitbekommen und ich kann das schon selbst irgendwie einkalkulieren. Das glaube ich nicht, dass du das richtig einkalkulierst. Dass du das gar nicht richtig vor Augen führst, auf welchem dünnen Seil du dich da bewegst, auf welcher Gradbahn. Ich war schon oft mit drin, auch dass ich eine Platzwunde hatte. Aber dass ich eine Dose ins Gesicht bekomme. Das kann natürlich 50 Mal gut gehen oder auch nur harmlos enden. Und beim 51. Mal ist der große Supercrash da. Was sagen dir deine Eltern dazu? Ja, ich darf nicht mehr. Du, das hast du gerade am Anfang erzählt, ganz genau, du darfst nicht. Haben die das nicht? Es ist so, ich habe in der Schule Probleme. Ich bin 18 Jahre, gehe immer noch in die 10. Klasse. Ich habe es immer noch nicht gepackt. Das heißt, ich werde mit 19 hoffentlich auf der Realschule kommen. Und ich war vor 2 Jahren mit, ich bin Wattenstadt 09 Fan. Was hast du? Ich bin Wattenstadt 09 Fan. Ich bin Regionalligist. Wir sind vor 2 Jahren nach Nürnberg gefahren. Es waren insgesamt 500 Fans. Davon waren ungefähr 200 Fans am Bahnhof. Ungefähr immer 1000 Fans vielleicht aus Nürnberg da. Und da ist mir irgendwie mal eine Dose ins Gesicht geworfen, dass ich eine Platzwunde hatte. Meine Eltern haben es mir erlaubt, dahin zu fahren mit Kumpels. Ich bin mit Platzwunde nach Hause gefahren. Seitdem sind meine Eltern dagegen, dass ich mit solchen Leuten da abgehe, mit denen ich da morgen will. Jetzt bin ich da, ich fahre mal 100%ig hin. Habe ich da unter dem Aufwand fahre ich dahin, dass ich dann eben meinen Eltern gesagt habe, dass ich zum Kumpel fahre. Also belügst die Eltern auch noch? Ja, nur das Problem ist, wenn es rauskommt, werde ich wohl rausfliegen von zu Hause. Ne? Mhm. Es kommt der schulische Schulscheiß dann noch dazu, dann kommt da das Problem mit den Eltern, wenn ich jetzt dahin fahre und meine Eltern angerufen habe, dann, dann kann ich unter der Brücke bleiben. Mhm. Und das alles riskierst du? Warum? Ich hoffe natürlich, dass es gut geht und dass ich dann irgendwie... Ja, ja, gut, klar. Aber wenn die Stimmung schon so hochgekocht ist bei euch zu Hause und du das so ernst nimmst, dass du rausfliegst, wenn dein Vater, deine Mutter das mit, wenn die das mitbekommen, dass du da morgen hinfährst, du riskierst alles wegen nichts, wegen nichts. Wegen nichts, das stimmt ja nicht. Ich hab da mal Spaß. Wegen einem kleinen, sehr riskanten Spaß. Riskierst du rauszufliegen? Riskierst du unter Umständen deinen Schulabschluss? Das ist ja schon mühsam genug im Moment, was du da an der Backe hast. Und riskierst du wirklich, obdachlos zu werden und völlig abzukacken in die Gosse? Verstehe ich nicht, Christoph. Ja gut, ich hoffe natürlich, dass es nur eine Drohung war und dass meine Eltern das dann, falls es dazu kommen sollte, dass sie es so auskriegen, nicht so machen. Ja, das hoffst du alles. Wieso hast du so Schwierigkeiten in der Schule? Wie kommt das? Ich will es jetzt nicht auf die Lehrer abschieben. Mhm. Falsch, ich bin faul. Mhm. Nur Fußball im Kopf. Mhm. Schwänzt manchmal. Mhm. Ja, und dann kommt der Scheiß und Ärger manchmal zu Hause. Mhm. Das ist einfach kein Bock mehr in der Schule und so. Aber die 10 hast du auch noch nicht zu Ende jetzt. Du hast also noch keinen Hauptschulabschluss. Den Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Aber den kann ich mir in den Arsch stecken. Mhm, genau. Hast du denn einen Berufswunsch, einen Berufstraum? Maler, sowas. Das ist irgendwie so handwerkliches. Genau, aber dafür brauchst du natürlich zumindest den Abschluss der Klasse 10, ne? Ja. Mindestens, ne? Ja, besser wäre da, ne? Besser wäre Abschluss. Christoph, alleine das ist doch schon ein Grund, dass du dein Leben so ein bisschen jetzt selbst in die Hand nimmst. Dass du dir vornimmst, ich möchte dieses Ziel erreichen. Ich möchte eine Lehre als Maler oder als Zimmermann oder weiß ich was machen. Ja gut, das kann ich ja immer noch, auch wenn ich dahin fahre. Das ist ja... Christoph, das hat sehr viel unter Umständen damit zu tun, was passiert, was dort passiert. Und wenn da jetzt nichts Schlimmes passiert, passiert es vielleicht beim nächsten Mal. Und du kannst dir das alles abschminken. Was soll ich dazu sagen? Ich würde mich super freuen, wenn du sagen würdest, ja, irgendwie, vielleicht kann ja sein, dass du recht hast, Domian. Einerseits muss ich dir recht geben, aber ich sag mal, den Spaß, den lasse ich mir trotzdem nicht nehmen. Aber sieh mal an, dass du hast auf der einen Seite Spaß von kurzer Dauer, der auch noch höchst gefährlich ist. Es ist ja eben nicht nur Spaß. Und für dieses bisschen Spaß riskierst du vielleicht die nächsten Jahre deines Lebens. Oder vielleicht eine Ausbildung. Oder zur Ausbildung gehört auch ein relativ geregeltes Leben. Ich weiß ja nicht, was für Pläne du hast, ob du auch mal eine Familie haben möchtest oder so. Oder Kinder, weiß ich nicht. Das ist alles. Sind mir zu teuer. Bitte? Sind mir zu teuer, Kinder. Na gut, da bist ja auch noch... Ja. Dann kann ich ja nicht mehr ins Stadion gehen. Ja, wäre aber vielleicht ganz nett, wenn du in 10 Jahren auch mal vielleicht einen Sohn hast, mit dem du zusammen ins Stadion gehen könntest. Ne? Und wenn du einen Sohn hast... Nein, würde ich nicht machen. Würdest du nicht machen? Na gut, okay. Nee. Ist ja auch noch eine Weile hin. Also Christoph, wir würden uns jetzt im Kreis drehen, wenn wir weitersprechen würden. Ich sitze hier nicht als der Moralapostel und der dir einfach nur den Kopf wäscht. Ich habe dir ganz klar, ganz sachlich... Das kann auch keiner. Da ist mir ich habe meine Meinung dazu, die habe ich jetzt gesagt und ich werde morgen trotzdem hinfahren. Ich hoffe selbst für mich auch, dass nichts passiert und dass ich meinen Spaß habe und dann... Weißt du, am Montag alles wieder weiter normal. Nee, das wird alles. Weißt du, was ich mir fast wünsche jetzt? Du bist ja wirklich auch sehr starrsinnig. Dass ich einen in die Fresse kriege. Nein. Ja, das hilft ja gar nicht. Das gehört ja mit zu eurem Ritual, dass du einen in die Fresse kriegst. Nein, das ist ernste Konsequenzen, dass deine Eltern dich rausschmeißen. Vielleicht wirst du dann wach. Ja. Vielleicht wirst du dann wirklich wach. Ich wünsche es dir eigentlich nicht, aber eigentlich wünsche ich es dir doch. Ja, super. Was soll ich dann machen? Dann sollst du mal dein Leben, vielleicht schaffst du es dann, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Bisher tust du es ja nicht. Bisher lässt du ja alles irgendwie so laufen. Du lässt das mit der Schule so laufen, du läufst da mit deiner Gang rum, wird schon. Ja, nur was soll ich machen, wenn sie mich rauswerfen, dann kann ich die Schule vergessen, dann kann ich alles. Ja, weiß ich auch nicht. Dann hast du es dir eingebrockt und dann musst du es auch auslöffeln. Ich weiß es dann nicht und dann soll dir erstmal keiner helfen. Vielleicht wirst du dann wach. Okay, darf ich noch einen grüßen? Ich grüße die Fans von Wattenscheid 09. Okay. Tschüss, Christoph. Jo, danke. Ah, Ärger zu später Stunde. Wen haben wir denn jetzt als nächsten? Frage in die Regie. Thomas, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen, hier ist der Thomas. Hallo Thomas. Also mein Thema ist Big Brother und Jürgen. Aha, also jetzt geht's ein bisschen harmloser weiter. Jetzt geht's ein bisschen harmloser weiter. Hast du eine These? Also ich glaube, dass das Management dahinter steckt. Von wem? Also halt RTL 2 hinter Jürgen. Und ich glaube, das dient dazu, die Nachfrage zu steigern und die Preise hochzutreiben. Ah, sehr klug durchdacht. Du meinst also, dass es nur ein Trick ist? Das ist nur ein Trick. Dass er in 3-4 Wochen richtig loslegen wird? Denke ich. Und ich denke, es kann kein Mensch so, entschuldige sagen, so blöd sein und so, wie du schon gesagt hast, so viel Geld so leicht verdient. Mhm. Sich entgehen zu lassen, das glaube ich nicht. Aber könnte es nicht sein, dass man potenzielle Werbepartner jetzt auch dadurch verschreckt, wenn das so öffentlich ist, dass man gar nicht mehr an ihn herantritt? Glaube ich nicht. Ich denke, dass sie gerade recht an ihn herantreten. Weil er sich das rar macht? Und weil er sich rar macht und dadurch den Preis nach oben treibt. Und interessant, interessant. Vielleicht keine schlechte These. Also wir werden das dann in einem halben Jahr richtig beurteilen können, ne? Ich glaube, das wird gar nicht so lange dauern. Mhm. Ich glaube. Er hat sich auch im Stern TV offen gehalten, dass er gesagt hat, er macht das, was ihm nur Spaß macht. Mhm. Das mit Zlatko und so. Aber es wird ihm sicherlich noch viel mehr andere Sachen Spaß machen. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Eigentlich schon, ne? Also das ist eine interessante These, die wir mal im Hinterkopf behalten. Und wenn dann in 3-4 Wochen oder 5 Wochen es durch die Presse geht, Jürgen macht das und das, dann hat Thomas recht gehabt. Gut. Na, genau so. Danke für den Anruf. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich bin Single und komme aus München und wollte mal fragen, ob ich meine Telefonnummer durchsagen, dass ich vielleicht nette Mädchen anrufe. Aber Thomas, die Mädchen wissen ja gar nicht, ob du nett bist. Aber sie könnten mich ja anrufen. Wäre das nicht mal möglich? Das machen wir nicht gerne. Oder das dürfen wir auch nicht machen. Wir haben es aber schon mal gemacht. Aber keine privaten Telefonnummer durchgeben. Wir können es so machen, dass nette Mädchen hier bei uns anrufen. Ja. Und wir geben denen dann deine Telefonnummer. Das wäre total super nett. Ja, bist du denn eigentlich ein netter Typ? Ich bin ein netter Typ, also ich bin 25 Jahre alt. Ja, sag mal denn deine Maße. 1,75 groß, ja. Bin fester beieinander, also das heißt, ich habe 98 Kilo. Ja. Tu gern Fahrrad fahren, Sport machen, tauchen, ja. Tanzen. Augenfarbe? Blau. Blau, Haare? Kurze blonde Haare. Kurze blonde Haare, Brusthaare? Brusthaare keine. Keine. Ich glatt rasiert, ich hasse Haare. Ach, du hast es glatt rasiert? Ich hasse Schamhaare und ich hasse alle Haare. Wie, du hast die Schamhaare auch abrasiert? Alles abrasiert. Siehst du das? Das ist doch eine interessante Information. Also wenn Mädels auf Jungs stehen mit rasierten Schamhaaren. Die sollten aber auch rasiert sein, ja. Ah ja, ist klar, ja, ja. Und aus dem Großraum München kommen. Aus dem Großraum München. Dann wäre Thomas der ideale Partner. Was ist deine schlechteste Charaktereigenschaft? Schlecht, ich rauche, das ist eine schlechte Charakter, was, bin ich eigentlich in Ordnung. Was ist die beste Charaktereigenschaft, das allerbeste so von an dir? Ich bin zuverlässig, treu und ehrlich. Na toll, also wenn jetzt werden natürlich uns die Mädels hier die Leitung blockieren. Das glaube ich weniger, das wäre schön. Gut Thomas, wir drücken die Daumen und geben und die Nummer weiter. Ich dass ich mit dir reden durfte, ich habe jetzt 3 Jahre probiert durchzukommen. Nein. Und der Traum ist in Erfüllung gegangen. Ja, das ehrt mich aber sehr. Okay, Dankeschön, genau. Tschüss Thomas. Ciao. Holger, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja. Ich grüße dich, freue mich auch mit dir sprechen zu können. Sehr nett von euch. Das ist toll. Ihr seid. Ja, auch zu Jürgen. Auch zu Jürgen. Ja. Das war ja gerade schon mal eine interessante These, ne? War interessant. Von Thomas. Was denkst du denn? Also ich glaube eigentlich schon, dass es aus dem privaten Bereich kommt. Marion will nicht. Dass sie das vielleicht doch nicht will. Wie ich gehört habe, war er mit seiner Freundin ja auseinander und er hat ja bei seinem Bruder gewohnt. Mhm. Und dass sie vielleicht einfach, ja, vielleicht ist das alles zu viel oder weil sie hat Angst ums Kind, man weiß ja nicht, es gibt ja immer Verrückte, die mit Erpressungsversuchen da irgendwie hantieren oder so, dass sie einfach mehr Zeit für ihn haben will jetzt oder so, oder dass sie sich vielleicht wieder zusammen finden, kann ja auch sein. Kann auch sein, andererseits hätte sie vielleicht viel mehr Zeit mit ihm demnächst, wenn er solche Jobs machen würde, als wenn er hier bei Ford 10 Stunden in der Werkhalle steht. Wenn er ab und zu mal so einen Werbespot aufnimmt, hat er viel Freizeit, wenn er sich das gut einteilt und muss eben nicht mehr so viel arbeiten. Also, aber ich meine, die Freundin hat ja noch nie jemand gesehen. Nein, das ist ja auch ganz dubios. Vielleicht gibt es ja Marion gar nicht. Ja, eben. Das weiß man vielleicht nicht. Gibt es Marion. Vielleicht ist Jürgen ja auch schwul. Ja, genau. Ne? Kann ja auch sein. Ich habe mich übrigens auch beworben für die zweite Staffel. Du hast dich auch beworben. Ja. Du wirst also die Fußstapfen von Zlatko treten. Nein, Zlatko nicht. Ne? Nein. Wen fandst du in dem letzten Big Brother House am besten? Am nettesten, am sympathischsten? Am nettesten. Ja, also John muss ich schon sagen, eigentlich. Da war, fand ich, ja, doch, da kam eine gewisse Ehrlichkeit drüber. Also fandst du die Entscheidung ganz gut, die das Publikum, wenn es denn das Publikum war, getroffen hat? Du hast dich beworben, gab es denn da schon so eine Vorauswahl, oder? Ich hab die Bewerbung gestern abgeschickt. Ach so. Ich hab eine Röntgenaufnahme von mir genommen und hab mit so einem weißen Stift draufgeschrieben, hallo, das, naja, so, eben, na, das bin ich und so, bla bla bla, die ganzen Daten. Ja. Und und dann abgeschickt. Ich hoffe, dass die in ihrem ganzen Jugendwahn nicht entscheiden, dass du mit 40 schon zu alt bist dafür. Und ich bin bisexuell. Und du bist bisexuell. Hast du denen geschrieben? Habe ich drauf, genau. Ja, also, ist auch interessant, wenn das dann thematisiert wird da in dem Big Brother Haus. Da bin ich mal gespannt. Ja, vielleicht sehen wir Holger dann im Herbst. Genau. Danke für deinen Anruf. Hoffentlich, kann ja sein. Ja, vielleicht. Tschüss, Holger. Ich danke dir, Domian. Tschüss. Tschüss, tschüss. Daniel, 21 Jahre alt. Ja, hallo, hallo Domian. Daniel, das bist du, ne? Ja. Ja, 21. Deswegen hast du angerufen. Ja, ich hatte vor ein paar Wochen schon mal angerufen zum Thema Fußball-Hooligan. Ja? Ja, und da war ich noch ein Fußball-Hooligan. Und da hast du auch mit mir gesprochen. Und das Gespräch hatte ich aufgezeichnet. Und jetzt bin ich dann doch froh, dass ich mich gegen meine Kollegen entschieden habe. Und bin jetzt keiner mehr. Mhm. Aber jetzt habe ich ein Problem. Und zwar sind die hinter mir her, mehr oder minder, ich musste schon umziehen. Mhm. Und ich bin jetzt mehr oder minder, wie gesagt, auf der Flucht. Bist du denn in der gleichen Gegend oder im gleichen Ort umgezogen? Nee, ich bin ganz in eine andere Stadt reingezogen. Und das haben die trotzdem rausgekriegt? Ja, bis jetzt noch nicht, aber wir haben, also es gibt Verwandte. Mhm. Und ich habe zwar gesagt, sie sollten das nicht verraten, aber ich weiß nicht, ob sie es verraten. Das heißt, es kann passieren, dass sie es rauskriegen und du unter Umständen nochmal umziehen musst? Ja. Um dich ganz zu anonymisieren erstmal. Ja. Was drohen die Ex-Kumpels dir denn an? Morddrohungen habe ich gekriegt. Mhm. Mehrere. Erst fing es an, ich sollte mich wieder zu den Hingesellen und so. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, nee, und ich will das jetzt so mal versuchen. Mhm. Ja, und dann bin ich auch ein paar Mal hingefahren auf dem Spiel. Ein, zwei Mal ist es dann noch zum Ausschreiten gekommen. Und hinterher habe ich mich dann halt ganz gegen die Gruppe gebildet. Mhm. Und Du sagst Morddrohung. Du kennst die Leute ja nun. Nimmst du das sehr ernst oder ist das so ein Säbelrasseln? Ich nehme sie schon sehr ernst. Mhm. Die fühlen sich jetzt in ihrer Ehre gekränkt, dass du dich von ihnen abwendest. Richtig. Mhm. Hast du mal mit irgendwelchen anderen Leuten geredet, die auch so etwas hinter sich haben, auch mit Ex-Hooligans, wie die das geregelt haben? Hast du irgendwie Kontakte? Nee, hab ich noch nicht. Mhm. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, ich sehe gerade auf die Uhr, die Sendung geht gleich zu Ende. Mhm. Vielleicht sollten wir dich gleich nochmal anrufen. Ich meine, wir hätten da irgend so eine Gruppierung, wo sich Ex-Hooligans treffen. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn du mit denen mal Kontakt aufnehmen könntest, um mal so einen Erfahrungsaustausch zu machen. Ja, toll. Trotz aller Schwierigkeiten, du bereust es nicht, dass du aus der Szene ausgestiegen bist? Nee, ganz. Mhm. Ja, ich bin ja erst ausgestiegen nach dem Gespräch mit dir. Mhm. Also kann ich mich eigentlich auch erstmal bei dir in erster Linie bedanken. Mhm. Es freut mich, dass du es so siehst und dennoch mache ich mir Sorgen, dass du jetzt da in Schwierigkeiten bist, aber vielleicht können wir dir noch mit dem einen oder anderen Tipp helfen. Wir rufen dich gleich nochmal an, Daniel. Ja, ist okay. Alles Gute, wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Jetzt haben wir noch eine Woche vor uns und dann ist erstmal die Domian, die diesjährige Domian Sommerpause. Aber nächste Woche sind wir nochmal da. Übrigens dann am Dienstag mit dem Thema, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit dem Thema meine größte Niederlage. Ja, ich bedanke mich herzlich bei meinem Team. Im Hintergrund bei Thomas Reintke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Anne Buchholz, Sandra Anders, Angela Koch, Henning Kaiser und Peter Ofsianowski. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Man sagt uns ja Traumwetter voraus. karibisches Wetter geradezu. Also ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Fußball gucken. Nehmt es nicht zu ernst, das sollte man nicht tun. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder dann mit einer offenen Telefon-Talkshow. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Schönes Wochenende. Ciao.